بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, zu achten Bedingungen von La ilaha illallah, الكفر بالطاغوت, die absolute Ablehnung des Tagut sowie seine Verleugnung und die totale Loslassung von ihm. Allah sagt in Surah 2, Vers 256, es gibt keinen Zwang in der Religion. Klar ist nunmehr unterschieden das Rechte vom Irrtum. Wer nun Kufr gegen den Tagut macht und an Allah Iman hat, der hat gewiss den festesten Halt ergriffen, bei dem es kein Zerreißen gibt, und Allah ist allhörend, allwissend. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sagt zu dieser Ayah in Risalatun fi Ma'na Tagut aus dem Buch Majmu'atu Tawhid, Seite 11. Das Rechte ist die Religion Mohammeds, der Irrtum ist die Religion von Abu Jahl, und der festeste Halt ist die Shahada, La ilaha illallah. Sie beinhaltet eine Verneinung und eine Bestätigung. La ilah ist die Verneinung und illallah ist die Bestätigung. Du verneinst alle Arten der Ibadah zu einem anderen als Allah und bestätigst, dass in ihrer Gesamtheit alle Arten der Ibadah für Allah sind, dem Einzigen, der keinen Teilhaber hat. Ibn Abd al-Wahhab rahimullah sagt, also in der gleichen Quelle wie erwähnt, wisse, dass der Mensch nur durch den Kufr gegen den Tagut zu jemandem wird, der Iman an Allah hat. Der Beweis ist die Aussage Allahs, Surah 2, Vers 256, wie ich zitiert habe. Und Ibn Abd al-Wahhab rahimullah sagt weiter, im selben Buch, aber statt Seite 11, Seite 10, wisse, möge Allah mit dir barmherzig sein, dass das Erste, was Allah dem Sohn Adams zur Pflicht gemacht hat, der Kufr gegen den Tagut und der Iman an Allah ist. Der Beweis ist die Aussage Allahs, Surah 16, Vers 36. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt, der da predigte: Dient Allah und meidet die Tagut. Al-Imam al-Qurtubi rahimullah sagt in al-Jami'u al-Ahkam al-Quran, der Tafsir zu dieser Ayah: Und meidet die Tagut bedeutet, verlasst jeden Angebeteten neben Allah wie den Shaitan, den Wahrsager, die Götze und jeden, der zum Irrweg aufruft. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in Sahih Muslim: Wer La ilaha illallah sagt und Kufr gegen das macht, was außer Allah angebetet wird, dessen Eigentum und dessen Blut sind verboten und seine Abrechnung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.